حياتهم هذا، وكل محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir machen mit dem Fiqh-Unterricht weiter und es gibt noch zwei Vorträge. Alaykum salam wa rahmatullah. Es gibt noch zwei Vorträge, bi'idhnillah, über Sujud al-Sahu. Den heutigen und den nächsten. Das wird der letzte sein über Sujud al-Sahu. Und der heutige ist ein separates Thema und der nächste wird ein separates Thema sein. Heute werden wir nur ein paar Beispiele durchgehen, wann Sujud al-Sahu wegfällt. Und das heutige Thema wird kürzer sein, aber das nächste Thema wird deswegen ein bisschen länger. Ich hätte das natürlich, man könnte jetzt sagen, warum hat man das dann nicht mit gleichen Zeiten gemacht? Weil das nächste Thema ein separates Thema ist, habe ich das extra in einem Unterricht, wird das dann so sein. Deswegen wird das heute ein bisschen kürzer dann. Also wie gesagt, wir bearbeiten heute, oder das meiste werden wir Fälle durchgehen, wann Sujud al-Sahu wegfällt. Eine Meinung besagt, dass Sujud al-Sahu wegfällt, wenn eine lange Zeit zwischen dem Gebet ist, wo man halt etwas vergessen hat, was Sujud al-Sahu erfordert, und dem Moment, wo es einem einfällt, dass man Sujud al-Sahu machen muss. Das ist eine Meinung, dass dann Sujud al-Sahu wegfällt. Die nächste Sache ist, dass Sujud al-Sahu wegfällt, wenn man die rituelle Reinheit verliert. Wenn man die rituelle Reinheit verliert, fällt Sujud al-Sahu weg. Alaykum salam. Die nächste Sache ist, wenn man mit einem neuen Gebet anfängt, man fängt mit einem neuen Gebet an und die Zeit zwischen dem neuen Gebet und dem Gebet, wo man Sujud al-Sahu machen musste, lang ist, dann fällt Sujud al-Sahu weg. Wenn aber die Zeit zwischen den beiden Gebeten kurz ist und man ist im zweiten Gebet und es fällt einem ein, dass man Sujud al-Sahu machen musste für das erste Gebet, so beendet man das zweite Gebet und macht danach Sujud al-Sahu für das erste. Das ist klar, oder? Dann ist die nächste Meinung... Was heißt erst und zweites Gebet? Sunna und Fars? Nein. Zum Beispiel, du hast Fars, Ölen, also Zuhr, ne? Fars und Fars, Asr. Ja, und sagen wir, du hast das Zuhr-Gebet hinausgezögert, bis fast vor dem Asr-Gebet. Sagen wir so 20 Minuten oder 15 Minuten vorher hast du das Zuhr-Gebet gemacht, Fars. Hast fertig gebetet und du hast eine Sache da drin gemacht, was Sujud al-Sahu erfordert. Okay. Hast es aber nicht gemacht, weil du es vergessen hast, Sujud al-Sahu zu machen. Okay, dann machst du es nach dem Asr. Dann betest du Asr und im Asr-Gebet fällt es dir ein. Dann machst du erst das Asr-Gebet zu Ende und danach machst du Sujud al-Sahu für das Zuhr-Gebet. Die nächste Sache ist, wenn man die Moschee verlässt, auch wenn es kurz ist, wenn man die Moschee verlässt, auch wenn es kurz ist, zum Beispiel eine Minute oder so, so fällt Sujud al-Sahu weg. Doch es gibt eine Überlieferung von Imam Ahmed, rahimahullah, bezüglich dieses Falls, dass er sagte, rahimahullah, man macht Sujud al-Sahu, egal ob es eine lange Zeit dazwischen oder eine kurze Zeit dazwischen ist. Und es gibt eine Meinung, auch von Ibn Taymiyyah, rahimullah, der sagt das auch. Der sagt, dass Sujud al-Sahu gemacht wird, auch wenn die Trennung lang ist. Denn es ist ein Ausgleich, sagt er, für das Gebet. Auch wenn die Trennung so lang ist wie von Fajr bis Isha, sagt er, macht man Sujud al-Sahu. Sagt Ibn Taymiyyah. Aber was falls in der Moschee geht, ist das, kann man das jetzt auch schauen, dass das Sujud so wegfällt? Das ist eine Meinung, ja. Aber eine Meinung sagt nein. Achso, die anderen Meinungen. Ja. Weil Ibn Taymiyyah sagt, es gibt keinen Beweis, der besagt, dass wenn viel Zeit vergeht, dass Sujud al-Sahu wegfällt. Er sagt, dafür gibt es keinen Beweis. Also im Grunde genommen, es ist auch nicht verkehrt, wenn man sich nicht sicher ist bei einer Sache, ob es jetzt notwendig ist, sie zu machen. Nein, was meinst du? Nein, nein. Es gibt, wir haben ja darüber gesprochen, in welchen Fällen Sujud Sahu gemacht werden muss. Wenn du dir sicher bist, dass du etwas vergessen hast? Oder wenn man zum Beispiel unaufmerksamer gestört oder teilweise passiert das mal, man fängt auf einmal eine. Ich habe das zum Beispiel manchmal im Gebet gehabt, dass ich erst in Rekat Kafirun als zweite Sura rezitiert habe und dann im zweiten Rekat nochmal Kafirun angefangen habe, dann habe abgebrochen und. Das ist egal. Ich lass. Dann ist das nicht notwendig. Das ist gar nicht notwendig. Weil es gibt Fälle, wir haben das besprochen, das zählt ja noch nicht mal zu Pflichten. Nein, Unaufmerksamkeit, ich glaube, du meinst was anderes. Das, was du jetzt angesprochen hast, die zum Beispiel eine zweite Sura, ist sowieso eine Sunna. Ach so, ja? Ist gar nicht. Nein, das ist nicht Pflicht. Das ist nicht Pflicht, das ist eine Sunna. Aber es gibt Dinge, wo man Sujud Sahu macht. Ja? Wir haben gesagt, wenn man etwas hinzufügt zum Gebet, oder wenn man etwas weglässt, oder wenn man sich unschlüssig ist, habe ich etwas vergessen oder habe ich etwas hinzugefügt? Das meine ich mit vergessen, mit also ja, aber da ist jetzt die Sache, wenn du jetzt sagst, habe ich jetzt etwas von Sunna-Sachen vergessen, ja, da ist sowieso nicht Pflicht. Ach so, okay. Aber wenn du sagst, habe ich etwas von Pflichten vergessen, dann gibt es darüber Sachen, die man machen muss. Okay, ganz kurz, aber die haben keine bestimmte Zeit, wo sie sagen, gut, ich sag ein, zwei, ja. Aber 30 Minuten, das wäre schon zu viel. Nein, ich sage ja, Ibn Taymiyyah sagt, von Fajr bis Isha, egal. Von Fajr bis Isha? Ja. Und dass du das beim nächsten Gebet danach machst, ne? Wie zum Beispiel, wenn du dich jetzt bei Duhur vertust, du musst Sujud so machen, ne? Aber Allah, was dazwischen kommt und dann kommt auf einmal Asr-Gebet, dann machst du Asr-Gebet und danach machst du Sujud so mit der Absicht wegen der Fehler in Duhur, ne? Mhm. Das geht bis Isha bei Ibn Taymiyyah. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn du jetzt zum Beispiel im Sommer, sagen wir beim Duhur, etwas hat Sujud Sahu erfordert und dir fällt das nicht während eines Gebets ein, sondern tagsüber irgendwann um 6, 7 Uhr. Ob du dann auf das nächste Gebet warten musst oder ob du einfach Sujud Sahu machen kannst. Das weiß ich nicht, wie das ist. Aber er sagt, Sujud Sahu wird gemacht. Die nächste Sache ist, was ist das Urteil darüber, wenn eine Vergesslichkeit im Gebet öfters wiederholt wird? Ja, das heißt, man macht eine Sache, vergisst etwas zweimal oder unterlässt etwas zweimal oder fügt zweimal etwas hinzu. Oder, darf ich ganz kurz schön, bei mir ist passiert das ab und zu, dass ich schon nach den, wenn ich 4 Rakas bete, dass ich nach den ersten 2 dann schon mit den Segensgrüße für den Propheten anfangen, weißt du? Allahumma. So ist es dann, dass du. Ja. Ist gut, das. Auch nach 2 Rakas, ja. Auch wenn du vier in einem Stück betest. Ja. Aber. Ja, dazu kommen wir gleich, inshallah. Man kann sie aber auch nur am Ende machen, ne? Man sollte nur am Ende. Nach der Meinung, die ich kenne, ja. Okay. Ich denke, deine Sachen können wir gleich treffen. Man sollte immer nicht. Ibn Usaymin sagt, besser noch. Ja. Das Ding ist, ich sage ja nach der Meinung, die ich kenne. Wie gesagt, jetzt, wenn man. Man kann es dann aber dann rein theoretisch, wenn man sie dann anfängt, dann kann man sie auch dann geben nach 2 Rakas und dann nach 4 Rakas. Nochmal, ich habe das akustisch nicht verstanden. Man kann dann aber, wenn man sie dann anfängt nach 2 Rakas, ab und zu passiert mir das dann halt, dass ich nach 2 Rakas dann schon anfange, die Segensgrüße, und dann kann man sie dann aber auch zu Ende machen und dann nach 4 Rakas. Nach 4 musst du sowieso machen. Jetzt, die Sache ist jetzt die, wenn man jetzt etwas im Gebet zweimal vergisst, ja, oder zweimal hinzufügt oder solche Sachen. Die Meinung, die überwiegt ist, ist die, dass wenn es mehr Vergesslichkeiten gibt in einem Gebet, gibt es nur ein Sujud Sahu dafür. Das ist die Meinung, die überwiegt. Jetzt ist aber die Frage, was, wenn eine Person etwas macht, was Sujud Sahu, weil wir wissen, es gibt Dinge, die Sujud Sahu vor dem Salam Pflicht machen und es gibt Dinge, die man macht, die Sujud Sahu danach Pflicht machen. Was, wenn man jetzt etwas macht, in einem Gebet macht man etwas, was den Sujud Sahu davor Pflicht macht und man macht gleichzeitig in einem Gebet etwas, was auch Sujud Sahu danach Pflicht ist. Also zwei verschiedene Fehler. Ja, zwei verschiedene Sachen aber. Einmal, wo Sujud al-Sahwi davor gemacht werden müsste, und einmal danach. Was soll man jetzt machen? Weil es gibt nur ein Sujud al-Sahwi. Die erste Meinung ist, die Gelehrten sagen, dass man es vor dem Salam macht. Weil es mehr zum, näher zum Gebet ist, weil es mehr zum Gebet gehört. Das ist die erste Meinung. Die sagt, man soll es davor machen. Also man hat eine Sache gemacht, davor hat man, man hat etwas gemacht, wo Sujud al-Sahwi davor gemacht werden muss, und im gleichen Gebet etwas danach, dann sagt diese Meinung, man soll das davor machen. Die andere Meinung ist, dass man eine Sajda vor dem Salam macht und eine Sajda nach dem Salam macht. Und diese Meinung ist stark. Und das ist eine starke Meinung. Ja. Das ist eine starke Meinung. Also das heißt, so geht es auch auf Nummer sicher. Ja. Einmal vor dem System, einmal danach. Ja. Haben die auch Beweise dafür? Aber meine mit Sicherheit. Mit eine, zwei, Teslim zwei oder eine, Teslim eine? Wie ich das verstanden habe, aber mit Vorbehalt, aber wie ich es verstanden habe aus dem Vortrag heraus, eine davor, eine danach, also eine. Gesplittet, ne? Ja, gesplittet. Also nicht vier insgesamt, sondern ja, zwei insgesamt. So habe ich das verstanden. Und wie ist das, wenn man sich nicht sicher ist, ob es jetzt erfordert, und man macht dann einfach? Wenn man sich nicht sicher ist, dazu haben wir einen Vortrag gemacht. Ja. Ja. Ja. Vielleicht kannst du mir das nochmal geben, das Material. Also. Inshallah. Inshallah. Ja. Dazu haben wir, wenn man sich nicht sicher ist, gibt es Sachen, wie man vorgeht, und am Ende kommt halt raus, was du machen musst. Weil ich habe mal gelesen, glaube ich, Entschuldigung, ein Hadith soll es geben, dass das auch eine Demütigung für den Shaitan ist, wenn man die macht. Stimmt das? Allahu alam, wie kann sein. Weiß ich nicht über diese Hadith, aber kann sein. Also praktisch, wenn man sich nicht sicher ist, im Grunde genommen, dann lieber doch. Erst Vortrag von Adnan anhören, online, und dann entscheiden. Ja. Ja, aber wenn Pflicht und Säule auf einmal vergessen werden in einem Gebet, dann macht man die Säule, ne? Die Säule musst du sowieso machen. Nein, also Sujud al-Sahwi, da musst du auch trotzdem. Also, ach so, was vorgezogen wird. Genau. Ja, diese Meinung gibt es auch. Wenn man, also gibt es jetzt drei Meinungen? Oder? Das gibt es auch. Wenn man zum Beispiel sagt, es wurde etwas von Säulen unterlassen und von Pflichten, und dann macht man, so, dann fährt man wie von Säule. Mhm. Verstehst du? Ja. Das gibt es auch. Bruder, ich habe mit einem Bruder gesprochen aus Medina, der in Medina studiert. Und er selber war in sehr vielen Sachen, wusste er nicht, weil das ist ein sehr großes Thema, wo es ganz viel Ikhtilaf gibt. Und er hat das auch nicht im Kopf alles. Und ich habe das auch nur kopiert von einem Sheikh. Und ich denke mal, der hat mehr Wissen, weil ich habe ihm so spezielle Sachen gefragt. Und wenn der Sheikh das dann schon sagt, dann nehmen wir das, inshallah, bis uns etwas anderes erreicht. Weil er selber hat gesagt, ich habe nicht Al-Mughni im Kopf. Ja, weil das ist kompliziert, hat er gesagt. Noch nicht im Kopf, ja. Ja. Jetzt die nächste Sache. Was, wenn jemand zwei oder drei Niederwerfungen in einem Gebet mit vier Gebetseinheiten, mit vier Rekka vergisst? Er vergisst zwei oder drei Niederwerfungen in einem Gebet. Wie soll er dann vorgehen? Ja, man muss ganz unkonzentriert gehen. Auf Schlafen. Oder? Aber trotzdem kann er sein Gebet noch fliegen. Ja, gibt's Leute. Zwei, drei Niederwerfungen vergessen in ein Gebet. Ja. Warum jetzt das Dur-Gebet, dass er... Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und das geht noch weiter. Nein, obwohl er vier Gebet. Ja, und das geht noch... Und das geht noch... Vielleicht im Alter trifft das. Und das geht noch weiter, dass der Sheikh gesagt hat, und er weiß nicht mehr, in welcher Rekka er überhaupt was gemacht hat. Ja, er weiß... Also da sind vier, er ist nachher am Ende am Sitzen. Ja, kann passieren. Du bist noch jung. Mir ist also bisher ist mir nochmal passiert, dass man nicht sicher war, ob ich jetzt drei oder vier hatte, weißt du? Ja, ist schon mal vorgekommen. Ja, das ist ja normal. Ach ja, aber ganz kurz, hast du die Frage gestellt, wenn du ja andauernd vergisst? Andauernd? und weiß nicht, habe ich jetzt Schick oder habe ich Düppel gegessen? Ach so, nein, das habe ich so nicht gestellt. Müssen wir aufschreiben. Aber ich habe ein paar Fragen gestellt, die wir aufgeschrieben haben, konnten aber auch nicht beantwortet werden. Muss dann noch weiter gehen, inshallah. Ja, auf jeden Fall, jetzt hat einer 2 oder 3 Niederwerfungen in einem Gebet vergessen, mit 4 Gebetseinheiten. Und er weiß noch nicht mal, in welchen er das vergessen hat. Ja? Also die Hälfte hat das Sujud gemacht, die Hälfte so gesehen nicht. Und er weiß nicht, hat er im ersten oder im dritten vergessen, oder im ersten und im vierten, oder im ersten und im zweiten, oder im zweiten und im dritten, oder im zweiten und vierten, oder im dritten und vierten. So, okay? Also das Beispiel ist, einer betet Salat al-Zuhr und er vergisst die Sujud von 2 Rekka. Und er erinnert sich nun, dass er vergessen hat, während des Tashahud. Im letzten, ist klar. Aber er weiß nicht, ob sie vom 1. und 2. oder von 1 und 3 oder von 1 und 4. Er weiß das nicht, wo das überhaupt passiert ist. Was soll er dann machen? So hat der Sheikh Rahimullah gesagt, dann soll er 2 Rekka komplett beten. Dann soll er danach, nach dem Tashahud, 2 Rekka komplett beten. Denn es ist möglich, dass die Rekka, wo er das vergessen hat, dass die vor dem 4. waren. Also direkt vor dem 4. Das heißt 3 und 2. Ja? Ist möglich, dass das da war. Und wenn er nun 3 Sajdas vergessen hat, 3 Sajdas vergessen, in 3 Rekka, ja, in 3 Rekka von einem Gebet mit 4 Gebetseinheiten. Das heißt, nur einen hat er vernünftig gemacht. Alles andere hat er falsch gemacht. Zum Beispiel von Salat al-Zuhr wieder. Aber er weiß nicht, in welchem die stattfand. Er weiß nicht, in welchem das war, wo korrekt gebetet wurde. Beziehungsweise wo die 3 Fehler waren. Weiß er nicht. Und er erinnert sich vor dem Salam daran, dass er diese Fehler gemacht hat. Dann, was soll er dann machen? Dann macht er 3 komplette Rekka, 3 komplette Gebetseinheiten und dann Sujud al-Sahu vor dem Salam. Ja? Wenn euch das passieren sollte, dann vor dem Salam 3 Gebetseinheiten und dann Sujud al-Sahu und dann Teslim. Kurz Frage, ihr haltet jetzt etwas ab vom Thema, aber hat auch mit dem Gebet zu tun. Wenn ich zum Beispiel die Absicht habe, also zum Beispiel beim Jumu-Gebet, ne? Dann macht man ja erstmal die zwei Fars-Rakas, also in der Gemeinschaft. Und dann macht man ja noch eine Anzahl hinterher, aber das variiert ja immer. Das kannst du ja im Grunde genommen machen, wie viel du willst, die Sunnah. Die Sunnah-Rakas. Du kannst dich machen, wie viel du willst. Nein. In der Moschee 4 zu Hause 2. Du kannst dich machen, wie viel. In der Moschee 4? Nein, in der Moschee die Sunnah betest 4, aber gesplittet durch 2x2. Und wenn du entscheidest, zu Hause zu machen, nur 2. Okay, und wie ist das mit der Absicht, wenn man reicht das dann vor jedem Tekbir. Tekbir? Aber was meinst du mit der Absicht? Wenn du jetzt zum Beispiel Absicht Sunnah genau. Du hast die Absicht Sunnah zu beten? Ja. Ja, die hast du ja sowieso im Herzen. Du weißt ja, was du machst. Verstehst du, was ich meine? Okay. Dann machst einfach Tekbir und betest das, wofür die Absicht im Herzen ist. Also 2x2 noch hinterher. Ja, kannst du machen. In einem Schritt. Oder 4 in einem Schritt zu Hause. Nein, nee, 2 zu Hause. 2 zu Hause, achso, okay. Ja, das haben wir besprochen. Also, um das zusammenzufassen, diese Sache, der letzte Fall jetzt, das ist dann für diese Person okay, dass er auf die 4. Rekka aufbaut praktisch. Indem er 2 betet. Ja, indem er danach noch 2 betet, wenn er 2 Sajdas irgendwo vergessen hat. Wenn er 3, dann betet er 3. Also er baut auf die 4. Was, wenn er Schick hat? 2, 3, 4. Dann das kommt drauf an. Schick der überwiegt, Schick der nicht überwiegt. Haben wir gemacht. Wenn er sich nicht entscheiden kann, dann ist das Kleinere. Das Kleinere. Ja, wenn er sich nicht entscheiden kann. Dann überwiegt er nicht. Wenn überwiegt, dann das, was überwiegt. Ist ja so. So ist in der Praxissache. Jetzt, was viel passiert, was sehr oft vorkommt, und wir werden das Allahu alam aber vielleicht mitkriegen, wenn wir bi'idhnillah leben und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns das gewährt, dass wir Ramadan mitmachen. während Tarawih, ja, während Tarawih passiert das oft, dass ein Imam zum Beispiel nach einem Rekka Teslim macht, weil das Gebet ist lang und er rezitiert viel, wenn ihr nicht in eine türkische Moschee gehen solltet. Also in Deutschland ist das so, in Türkei vielleicht noch schlimmer, aber warum? Aber wenn ihr in eine marokkanische oder arabische Moschee gehen solltet, da werden die meistens, so kenne ich das, lang rezitieren. Und es kann dann vorkommen, dass man natürlich vergisst. Man rezitiert 5 Minuten, 6 Minuten und vergisst. Bin ich erster Rekka oder zweiter Rekka? Und der Imam macht nach der ersten Rekka, macht er Teslim. Gibt er den Salam, obwohl er das nach der zweiten machen sollte. Was soll man dann machen? Dann sollen natürlich die Ma'mum, die Ma'mum sind, die im Gebet folgen, sollen ihn erinnern. Wenn es Männer sind, durch Tesbih, wenn es Frauen sind, durch leichtes Klatschen. Wenn der Imam, das haben wir aber besprochen schon, wenn der Imam darauf beharrt, dann kann sein Gebet ungültig werden. Wenn er sich jedoch sicher ist, dass er recht hat, dann haben wir gesagt, wie er verfährt und sein Gebet ist inshallah gültig. Aber wenn natürlich rauskommt dann am Ende, dass er falsch gemacht hat, dass er nur einen Rekka gemacht hat, dann muss er die Rekka nachholen und dann muss er Sujud al-Sahwi nach dem Teslim machen. Und die natürlich, die Ma'mum, müssen mitmachen, wenn er das macht. Nach dem Teslim. Das Tarawih ist ja Sunnah Mu'akkada, trotzdem auch. Ja. Wenn er darauf warten, müssen wir uns von ihm trennen? Wenn wir wissen, dass er falsch ist, dann trennen wir uns. Wie, was heißt das trennen? Also nicht mehr hinter ihm? Ja, wenn er zum Beispiel nach einem, zum Beispiel wir, du betest hinter ihm und er macht nach einer Rekka, macht er Teslim. Und du sagst Subhanallah. Und er macht nichts darauf. Dann trennst du dich von ihm, machst dein Gebet voll und dann machst du dein Teslim. So ganz zwei Rekka beten. Ja. Ach so, ohne Sujud? Okay. Ohne Sujud al-Sahwi? Ja. Aber wie ich weiß, ja. Aber besser fragen. Das ist doch in deinem Vortrag schon gesagt. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber du hast es schon gesagt. Also nein, ne? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Du hast ja nichts hinzugefügt. Ja, du hast nichts gemacht. Und nichts weggerissen. Du hast keine Fehler gemacht. Ja. Aber bestimmt gibt es eine Meinung, wo du das machen musst. Das Thema ist groß, ja. Ist ja, wirklich groß. Salam gegeben. Hm? Hat ja Salam gegeben. Hast du nicht? Nein. Nein, du hast ja, du sagst ja Subhanallah. Nein, nein. Achso, und danach einfach weitergehen. Ja. Ja, okay. Boah, Fitner, ne? Warum Fitner? Er hat noch Fehler. Achso, okay. Und vor allen Dingen Fitner, wenn das die Brüder sagen, du bist vertrauenswürdig, und die folgen dir. Und andere Brüder folgen dem Imam. Zwei Lager. Ich scheinbar macht der Imam keinen Fehler, die sagt. Inshallah. Oder in einer Moschee, wo die das nicht so übel nehmen. Mekka. So. Ach hey, ganz kurz. Das heißt, wenn er Imam, sagen wir jetzt, statt zwei einen macht. Ja. Ne? Kurz vom und wir merken das, sagen Subhanallah. Ja. Was ist, wenn er trotzdem das Leben macht? Wir trennen uns doch von dem. Ja, ne? Ja. Und wir stehen dann auf. Weil dein Gebet wird unglücklich. Ja, wir stehen dann auf und machen trotzdem einen. Ja. Oh, das gibt es. Okay, da der Imam gibt erst Salam und du sagst Subhanallah und wie er du machst deine zweite Rekka, ne? Das habe ich ja gesagt. Aber dann sagt ein anderer, der den Imam kennt, du sagst, du hast nur eine Rekka gebetet. Dann steht der, sagt er, okay, jetzt müssen wir alle Rekka nachbeten. Aber du bist schon bei fertig und du bist schon in Ruku. Und der Imam fängt jetzt mit, mach eine Rekka und mach Sujud al-Sahwi. Was dann? Das haben wir auch besprochen. Ja, das haben wir, ne? Musst du dich wieder anschließen. Auch wenn du ein Dings bist, Ruku bist? Ich weiß ja, aber ich weiß nicht, wie das dann abläuft. Das weiß ich nicht. Machen wir inshallah weiter. Geht studieren in Medina, dann kommt zurück und erzählt uns das, wie das abläuft. Inshallah. Sollte eine Person Takbir machen, wenn er Sujud al-Sahwi macht? Das heißt, sollte er Allahu Akbar sagen, ja oder nein? Die korrekte Meinung ist, ja, man sollte Takbir machen. Für Sujud al-Sahwi. Man sollte für jede Sajda Takbir machen. Egal, ob der Sujud al-Sahwi vor dem Salam durchgeführt wird oder danach. Ah, genau, da habe ich jetzt auch kurz eine Frage zu. Ja, bitte. Die macht man noch dann aber im Grunde genommen wie die andere, wie seine andere Niederwerfung auch. Also ja, auch mit den gleichen Duas und so. Mm, genau. Okay. Und der Beweis ist, das ist nämlich auch der Beweis bei Bukhari und Muslim und anderen, sollte eine, also wie gesagt, sollte eine, ach so, nein, Moment. Das, der Beweis ist aber bei Bukhari und Muslim, dass nämlich gesagt wurde, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sujud gemacht hat, also Sajda gemacht hat, und es wurde gesagt, genauso lang wie bei seinen normalen Gebeten oder länger, dann sich aufgerichtet hat, dann wieder Takbir gemacht hat, dann wieder im Sujud war, genauso lang wie bei seinen anderen Gebeten oder länger, dann wieder Takbir und dann Taslim gemacht hat. Achso, also praktisch dann noch dreimal Takbir. Nein, nein, nein. Takbir, dann Takbir für hochkommen, also ganz normal. Ja, ganz normal. Sollte eine Person nach dem Sujud Sahu Tashahud machen, ja, also Ettehiyat lesen, und die korrekte Meinung ist, dass es kein Tashahud gibt bei Sujud Sahu. Und der Beweis ist in dem Hadith von Abi Sa'id radiallahu anhu, und dort wurde halt gesagt, dass Sujud Sahu gemacht wurde und dann der Taslim. Und der Tashahud wurde nicht erwähnt. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hätte, würde der Tashahud erwähnt, also wäre der Tashahud erwähnt worden. Aber da das nicht der Fall ist, ist die korrekte Meinung und sagen die Ahlul Ilm, dass es kein Tashahud nach dem Sujud Sahu gibt. Es sei der Imam macht, dann machen wir mit. Ja, Allahu alim. Mit Sicherheit. Ich weiß es nicht. Sollte eine Person Salam durchführen nach dem Sujud Sahu, das heißt Taslim nach dem Sujud Sahu, die korrekte Meinung ist, ja, man sollte das machen. Egal, ob der Sujud Sahu vor dem Taslim oder danach durchgeführt wird. Das heißt, vor dem Taslim ist ja sowieso noch ein Taslim noch gar nicht vorhanden. Macht man Sujud Sahu und gibt Taslim. Und nach dem Taslim, also man hat ein Salam gegeben und dann fehlt ja noch was. Beziehungsweise fehlt nichts mehr und trotzdem macht man danach Taslim, nach den zwei Sujud Sahu. Also wie man vorher macht, dann macht man praktisch... wenn du vorher machst, doppelt. Vorher machst du, nein, du machst vorher, dann machst du ein Taslim. Ja. Wenn Sujud Sahu danach gemacht wird, machst du Taslim, Sujud Sahu zweimal, genau, und dann nochmal Taslim. Ja, ja, das war ja klar. Okay. Was ist denn damit, was ich bei den Türken kenne? Die machen rechts Taslim, dann Sujud Sahu und dann rechts links. Ist das bei unserer Meinung auch so falsch? Allahu alim. Wir haben das nicht besprochen, diese Meinung. Ne? Wir haben das bei uns gibt es einen Vor- und Nach. Elias sollte meinen, das ist falsch. Gibt's nicht. Mhm. Ja, okay. Dann, wenn das ein links ist, Quelle, okay. Ja, das war's zu den Sachen, die wir heute besprechen und das nächste Mal. Beziehungsweise, wenn es Fragen gibt, aber. Ich habe eine Frage. Ich komme nicht da, ja, bitte, aber ausschalten. Ja.